wenn unser Kind in die Schule kommt, dann müssen wir vielleicht umziehen, weil hier in den Schulen hier in Neukölln gibt es teilweise 90% Ausländer. Ja, willkommen beim Podcast Kopf und Herz. Also mit der Aussage war ich dieses Wochenende konfrontiert und habe darauf eigentlich nicht so viel gesagt, aber es hat mich dann doch im Nachhinein zum Nachdenken gebracht. Und ihr kennt das bestimmt, dass zum Beispiel in Berlin, das ist ein ganz großes Phänomen, dass man umzieht, damit sein Kind auf eine bessere, also eine andere Schule gehen kann, also aus den Innenstadtbezirken rauszieht, damit das Kind auf eine Schule geht, in denen die Ausländeranteile nicht so hoch sind. Ja, also als erstes stört mich an der ganzen Sache, dass gesagt wird, das Problem ist 90% Ausländer an der Schule. Und ich denke, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eine finanzielle Frage, das heißt, oder eine pädagogische Frage oder wie auch immer. Aber die Ursache des Problems sind ja nicht 90% Ausländer. Außerdem ist natürlich hier die Rede von Türken oder wie auch immer, also von Türken mit deutschem Pass, also wie auch immer das dann definiert wird. Und also so sehe ich, dass eben die 90% Ausländer nicht das Problem sind, sondern das Problem ist, dass die Schulen finanziell nicht genug ausgestattet sind, es nicht genug Lehrer gibt, es keinen Förderunterricht gibt, es keine individuelle Sprachförderung gibt zum Beispiel, es keine Ganztagsschulen gibt und so weiter, dass man nicht schon im Kindergarten ansetzt, bla bla bla bla bla. So. Und das fände ich besser, wenn man sagt, ja, wir müssen uns, also ich finde zu sagen, ja, 90% Ausländeranteil ist der Grund, die Ursache. Das ist nicht die Ursache. Also die Probleme sind nicht die Ausländer, sondern die Probleme liegen im Schulsystem. Und die Probleme liegen darin auch, denke ich, dass ein Migrationshintergrund oder türkische Sprache, türkische Kultur nicht als Zuwachs zu einer Persönlichkeit zum Beispiel oder zu einem Kompetenzspektrum bewertet wird, sondern als Stigma, als Diskriminierungsgrund und es ist nichts, was wertgeschätzt wird. Ich könnte mir zum Beispiel, ich habe mir überlegt, ja, warum wird das alles so negativ gesehen? Also warum ist es zum Beispiel nicht zum Beispiel besonders reizvoll, sein Kind auf zum Beispiel eine türkische Schule zu schicken? Es ist, also ich war auf einem deutsch-französischen Gymnasium und es wurde als kulturelle Bereicherung, als besonders inspirierend angesehen, eine andere Kultur, ein anderes, ein Nachbarland kennenzulernen. Es war, sowas hat man dann unter dem Begriff Völkerbeständigung gemacht. Man konnte bei mir auf dem Gymnasium das deutsch-französische Abitur machen. Also warum gibt es keine Gymnasien in Deutschland, wo man das deutsch-türkische Abitur machen kann? Das deutsch-französische Abitur hat einen ganz guten Ruf. Also die Leute drehen hier völlig durch, weil man vielleicht ein... also ich finde, die Überlegung sollte nicht sein, ein türkisches Abitur zu machen in Deutschland, sondern die Überlegung sollte ein türkisch-deutsches Abitur zu machen, was in beiden Ländern als Universitätszulassung gültig ist. Verstehe ich nicht, warum es nicht ein Zuwachs ist, zum Beispiel als türkisches oder als Kind mit türkischem Hintergrund auf ein Gymnasium oder auf eine Realschule zu gehen, wo ich mich diese Sprache weiter vertiefen kann, Literatur kennenlernen kann, mich mit der Kultur auseinandersetzen kann. Und warum soll es als deutsches Kind nicht reizvoll sein, auf so eine Schule zu gehen, zum Beispiel türkische Theaterstücke zu üben? Also es gibt überhaupt keine Wertschätzung gegenüber türkischer Kultur, türkischer Sprache. Ich sehe keinen Grund daran, warum soll es nicht eine Privatschule geben? Es gibt ja teilweise türkische Privatschulen. Ich sehe keinen Grund daran, da ein Gespenst hoch zu pushen. Und ich finde es wirklich wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir 90% Ausländeranteil an einer Schule könnte kein Problem sein, wäre diese Schule finanziell genug ausgerichtet, hätte dementsprechend pädagogische Konzepte, Bildungschancen, Fördermaßnahmen, dann könnte so eine Schule eventuell sogar so weit kommen, dass es ein besonderes Privileg ist, auf diese Schule zu gehen und zu sagen zu können, ich habe zum Beispiel diese und diese Diversity-Kompetenzen, weil ich auf eine deutsch-türkische Schule gegangen bin. Also warum lernen Kinder in Prenzlauer Berg nun Japanisch oder Chinesisch? Ja, weil man sich irgendwelche wirtschaftlichen Erfolgschancen für sein Kind erhofft. Bei Türkisch erhofft man das nicht. Also man sieht hier wieder eine Wertschätzung von Dingen, die über das Ökonomische läuft und nicht über andere Dinge, zum Beispiel über Völkerverständigung, politische Dinge, über kulturelle Fragen. Also wir haben einen Literatur-Nobelpreisträger, der aus der Türkei kommt. Das heißt, da gibt es Bücher, die es lohnenswert sind zu lesen. Vermutlich in Türkisch, wie wunderbar. Warum soll man nicht über solche Bücher sein türkisches Abitur machen können, so wie ich über deutsche Literatur im Grundkurs mein Abitur geschrieben habe? Also ich verstehe die ganze Diskussion nicht. Man kann im Prinzip nur folgern, wir haben es hier mit einer Diskriminierung zu tun, des Türkischen gegenüber und mit einer Unterfinanzierung des Schulsystems und mit einer Ghettoisierung aufgrund bestimmter sozialer Benachteiligung. Und deswegen wünschte ich mir, dass das Problem so angesprochen wird und man nicht sagt, 90% Ausländer sind der Grund. Ich verstehe natürlich, wenn man sagt, das finde ich schwierig, mein Kind auf so eine unterfinanzierte, in sozialen Brennpunkt seiende Schule zu geben, verstehe ich, aber das Problem sind ja nicht diese türkischen Kinder auf der Schule, die ein super Potenzial haben, deren Potenzial aber weder ausgeschöpft wird, noch genutzt wird, noch unterstützt wird. So, das war meine Rede, nicht zum Sonntag, sondern zum Montag. Macht es gut, vielleicht lest ihr doch mal ein gutes türkisches Buch. Okay, tschüss, macht's gut.